willkommen zu einer weiteren Folge des Uncasts. Episode 262 ist heute angesagt. Jede Menge neue Hardware. Genau so ist es. Schon beim Thema fängt's an. Das Fairphone ist nun vorbestellbar. Und deswegen komme ich gleich mal, weil wir jede Menge Sachen haben, ohne viel Intro hier zu den Themen. Das Fairphone 2 ist jetzt verfügbar. 3048 Geräte sind bereits schon vorbestellt. 15.000, so ist das Ziel erstmal. Ich habe eigentlich keine Bedenken, dass das erreicht wird. Zum Telefon muss ich sagen, ich hole mal ein bisschen weiter aus. Also das alte Fairphone, das erste Fairphone, war meiner Meinung nach etwas zu unterdimensioniert. Und da hat offenbar die Firma jetzt was gelernt. Die technischen Daten, so wie sie im Moment sind, die hauen einem zwar nicht vom Sockel, ja, aber sie sind so gut, dass man es, dass durchaus ein ernsthafter Konkurrent ist für normale Anforderungen oder für, sag ich mal, normale Geräte, auch im High-End-Bereich schon. Die Daten, die lesen sich da entsprechend gut. 5 Zoll Full HD Display mit Gorilla Glass 3. Android 5.1 Lollipop ist schon mal installiert, das ist sehr gut. 32 GB interner Speicher ist auch ordentlich. Erweiterbar mit Micro SD Kartenslot. Etwas, was viele jetzt bei den neuen Samsung Geräten hier vermissen. Dual SIM. Sehr interessant für viele, die das Handy beispielsweise beruflich und privat nutzen und dabei getrennte SIM-Karten haben. LTE-Empfang ist ebenfalls integriert. Ein Qualcomm Snapdragon 801 ist immer noch einer von den durchaus performanten Prozessoren, die heutzutage noch guten Gewissens gekauft werden können. Also da muss man keine Bedenken haben. 2 GB RAM ist für mich persönlich natürlich wieder ein Manko, aber es dürfte da ausreichend sein. Ja. Wie gesagt, das Fairphone ist jetzt nicht dazu da, hier die Flaggschiffe von Samsung und LG oder Sony zum Beispiel vom Thron zu stoßen, sondern oder HTC, ja, sondern einfach um ein gutes Gerät anzubieten, das ist ja der Grund für das ganze Fairphone, das so hergestellt ist, dass möglichst wenig Schaden sowohl an den Arbeitern, und das ist wirklich wörtlich zu nehmen, passiert, und auch an der Umwelt, was irgendwie auch zusammenhängt, meiner Meinung nach. Also das heißt, es wird geschaut, dass die Arbeitsbedingungen wesentlich besser sind als bei der Herstellung von den normalen Geräten. Da also gibt's große Unterschiede. Auch schon beim Abbau von den Produkten, die gebraucht werden, zum Beispiel seltenen Erden etc. Auch da wird geschaut, dass man da nicht gerade die Sklaventreiber nimmt. Ja. Das hört sich alles jetzt so Larifari an, aber das ist wirklich ein Problem. Die Menschen werden durch die Produktion von Smartphones ziemlich ausgebeutet dort. Und Fairphone hat sich da eben Gedanken gemacht, wie kann man ein Handy auf die Beine stellen, mit möglichst wenig Schaden für alle Beteiligten und fairen Arbeitsbedingungen. Ja. Ich sag's gleich mal vorneweg. Es wird Kritiker geben, die sagen, naja, aber auch bei Fairphone und bla, ja, das ist nochmal so. Ein Smartphone an sich ist nicht umweltfreundlich. Und der Abbau von den Produkten ist kein, ist schon per se ziemlich grenzwertig, ja. Also man kriegt keinen Heiligenschein, wenn man das Fairphone benutzt, und man kann auch nicht einen Umweltpreis erwarten, wenn man Fairphone benutzt. Aber das ist genau das Problem, was man immer bei solchen umweltfreundlichen bzw. fairen Arbeitsbedingungen, Produkten, gibt's ja auch in anderen Bereichen, ja, missversteht. diese Firma kann nicht 100% alles kontrollieren. Die Firma kann nicht alles so machen, wie sie das vielleicht gerne möchte. Und das zählt auch für andere Bereiche, wenn man sich zum Beispiel Elektroautos anguckt, da ist oftmals ein Argument, ja, aber da müssen ja die Akkus hergestellt werden, das braucht man ja Chemie und alles Mögliche und die sind ja auch giftig und hin und her. Ja, natürlich, also Umwelt schont man am besten, wenn man kein Auto fährt und wenn man kein Smartphone benutzt. Ganz einfach. Sobald man ein Smartphone oder jetzt ein Auto oder auch viele andere Sachen benutzt, schädigt man in einem gewissen Maße die Umwelt. Nur, es ist die Frage, wie stark. Ob man jetzt beim einem herkömmlichen Produkt, ja, die Umwelt dann doch viel stärker belastet oder die Arbeitsbedingungen doch viel schlechter sind als jetzt bei diesem Produkt, das dann eben zum Beispiel Fairphone heißt. Ja. Und genau das ist doch die Sache, das macht doch auch einen Unterschied aus. Ja. Dass man eben möglichst wenig Schaden der Natur anrichtet, beziehungsweise möglichst gute Arbeitsbedingungen schafft und dann eben auch gezielt danach guckt, dass man zum Beispiel nur Zulieferer verwendet, die auch menschlich vertretbare Arbeitsbedingungen schaffen für die Arbeiter dort und dafür vielleicht dann ein paar Cent mehr zahlen muss und genau so geht das nämlich. Da werden wegen Centbeträge werden eben Firmen oftmals bei den großen Herstellern genutzt, Zulieferer genutzt, die nicht so gute Arbeitsbedingungen haben. Weil diese Cents sind natürlich in einem Massenmarkt, ja, entscheidend. Ich habe das schon mal an anderer Stelle gesagt. Wenn ein Telefon 1 Euro teurer ist in der Produktion, 1 Euro und man verkauft dieses Telefon 5 Millionen Mal, was durchaus nicht selten ist, dann sind das 5 Millionen Euro, die eine Firma nicht einnimmt deswegen. Also werden die gucken, dass jeder Cent eingespart werden kann bei den Zulieferern, bei den Herstellungskosten, bei allem, damit die eben maximalen Gewinn erreichen. Das sind die großen Firmen eben ihren Anlegern schuldig. Und bei Fairphone ist es eben so, dass da das nicht im Mittelpunkt steht, sondern dass da eben dafür gesorgt wird, dass möglichst wenig von diesen schlechten Arbeitsbedingungen etc. Vorhanden sind. Für mich persönlich ist das, um jetzt mal nochmal zu den technischen Daten zurückzukommen, leider nichts, ja, aber von der technischen Seite her würde ich es jetzt sogar holen, wenn ich nicht unbedingt ein größeres Display haben wolle. Aber es ist ja auch so, dass, das höre ich ja immer wieder, dass es auch viele Leute gibt, die eben gar kein so überdimensioniertes Display wollen und da ist doch so ein 5 Zoll dann eben auch okay. Und warum sollte man dann nicht mal nach dem Fairphone schauen? Ganz mal davon abgesehen, dass es eben, oder wie es hergestellt wird, dass es eben unter diesen fairen Arbeitsbedingungen produziert wird, ist es auch so ein ganz interessantes Gerät. Ja. Wie gesagt, die 32 GB eMMC5 Flash-Speicher der interne ist eigentlich gar nicht so schlecht. Adreno GPU, Adreno 330, wie gesagt, mit dem Snapdragon 801, Quad-Core, und das ist ja nicht schlecht. Das Dual-SIM ist auch sehr interessant, ja, und LTE ist ja gut. Gorilla Glass ist vorhanden, übrigens eine Auflösung 1080x1920, das macht bei 5 Zoll dann 446 Pixel per Inch, das ist ziemlich hochauflösend, da kann man nichts sagen. 8 Megapixel Kamera hinten, ja. Auch da ist es durchaus ausreichend. Ja, gut, von der Qualität her kann ich jetzt natürlich nichts sagen von der Kamera. Da gibt's ja keine Bilder davon. Front-Facing-Kamera 2 Megapixel. Was ist hier noch interessant? Ah, also, wenn ich das richtig sehe, ist das ein Micro-B-Anschluss, genau, USB, also ein Standard, und 3-Color-Notification-LED, auch vielleicht interessant zu erwähnen, das vermissen immer wieder mal Leute. 2420 mAh Akku ist ebenfalls für diese Displaygröße und den zu erwartenden Strombedarf eigentlich gar nicht schlecht, ja. Wenn das noch ein bisschen optimiert ist, dann kommt man damit ganz gut über die Runden, finde ich. Also insgesamt ein ziemlich solides Gerät, was die technischen Daten betrifft. Und da kann man eigentlich jetzt nicht meckern, ja. Die Preise, tja, das ist natürlich klar. 529,38 € sind da jetzt vorgegeben. Der Preis kann, glaube ich, noch sich ändern, wenn ich das richtig verstehe. Ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber, also zum Positiven natürlich. Ja. Aber ja, das ist halt eben deswegen so, weil diese Sachen produziert werden müssen mit dem eben nicht mit Gewinnmaximierungsabsicht oder eben mit billig-billig, sondern eben halt, dass das eben fair produziert wird. Ja, der Preis ist nicht so ohne, aber wenn man das jetzt mal vergleicht, ist der nicht jetzt so, dass man sagen kann, alles ist vollkommen unmöglich, sondern ist schon noch im Bereich des Normalen, ist ja ohne Vertrag und ja, da kann man auf jeden Fall, denke ich mal, sich darüber oder darüber mal nachdenken. Im November wird das Telefon dann ausgeliefert, ja, und dann werden wir mehr davon erfahren. Ja. Also es ist nicht für jeden, ja, aber ich denke, es ist ein gutes Smartphone und warum nicht? Ja, warum nicht einfach mal danach schauen? Bei mir war das auch so mit dem Prius beispielsweise. Ich habe vorhin das mit dem Elektrofahrzeug gebracht. Prius ist ja ein Hybridfahrzeug, ja. Da war auch zwar die Überlegung da, ja, okay, umweltmäßig nicht schlecht, ja, wenn möglich. Benzinverbrauch ist natürlich optimal. Also ich habe da regelmäßig unter den Herstellerangaben, ja, die sind bei 3,9 Liter, super auf 100 Kilometer. Das ist nichts mit Diesel, mit höherer CO2-Belastung. Das wissen manche nicht. Die denken dann, ja, wieso, mein Diesel braucht ja nur 3,9 Liter oder 4 Liter. Aber das ist ja dann Diesel, ne? Also mit wesentlich mehr CO2-Ausstoß und andere krebserregenden Sachen. Ne? Und da bin ich also regelmäßig drunter. Also letztes zum Beispiel gerade wieder 3,7, ja, 3,6 Liter auf 100 Kilometer verbraucht. Aber einen Umweltpreis kriege ich nicht, ja, weil das ist ein Auto. Ganz einfach, das ist ein Auto und Auto ist per se schlecht für die Umwelt. Ja, also mit dem Radfahren ist wesentlich besser. Ja, wesentlich besser. Aber die Überlegung war dann halt auch nicht, als ich dann mich da reingesetzt habe und bin gefahren, habe ich gesagt, okay, das ist das Auto. Das Ding fährt wie auf Schienen, das ist der Wahnsinn. Das ist super komfortabel, das will ich haben. Ja, da hat man ein Gefühl, ja, endlich mal im Jahr 2015 angekommen, ja, okay, es war 2013 dann, ja, futuristisches Design auch innen und das hat mich sofort angesprochen und das hätte ich mir auch gekauft, wenn das überhaupt gar kein Hybridfahrzeug gewesen wäre. Definitiv. Ja. Also das wäre auf jeden Fall schon alleine deswegen gewesen. Und so kann man ja auch mal an das Fairphone rangehen, ne? Guckt euch das mal an, genau, und vielleicht gefällt es euch ja schon. Einfach so, weil es einfach ein gutes Smartphone ist. Und dann kriegt ihr eben noch den Bonus, dass ihr vielleicht da an einigen Leuten geholfen habt, dass sie nicht ausgebeutet werden. Zusätzlich. Nicht schlecht. Kriegt ihr auch keinen Heiligenschein, aber ist ja nicht schlecht. So, ich komme mal zu den anderen News. Auch da geht's weiter mit viel, viel, viel, viel Hardware. Eine kleine Notiz am Rande, die Xiaomi-Telefone stehen ja kurz vor dem Launch in den USA und das heißt, sie können auch bald nach Europa offiziell kommen. Ein Feature ist da drin, was man bisher kaum davon gehört hat, und weil es einfach so versteckt ist und es hat auch keinen Namen. Eigentlich schade, da müsste das so ein bisschen die Werbetrommel gerührt werden und das Feature groß benannt werden, ja, so wie andere Firmen das alles machen, ja, wenn man da, was weiß ich, einen schönen runden Button hat am unteren Teil vom Gerät, das ist der ultimative Button, ja. So könnte man das hier machen, denn es ist so, wenn man jetzt die Apps startet, Ja, dann ist es ja so, dass die im Speicher von Android immer bleiben, ja. Und wenn da, wie ich letzte Sendung gesagt habe, genau, wenn da eben Apps starten, die jetzt sich im Hintergrund fest verankern, die kann man dann einfach beenden, ja, um den Speicher tatsächlich zu richtig freizugeben, direkt freizugeben. Also die wird nicht auf inaktiv gesetzt, wie es normalerweise ist im Task Manager, wenn man die wegswipet, dann werden die einfach auf inaktiv gesetzt. Ja. Und hier werden die also richtig aus dem RAM gelöscht. So kann man dann die Apps, wo man jetzt sagt, okay, die brauche ich jetzt wirklich nicht, oder das läuft im Hintergrund, warum geht das nicht weg? Weil der Programmierer zu doof war, einzusehen, dass seine App nicht das Wichtigste im ganzen Universum ist. Ja. Dann kann man die einfach statt nach oben, nach unten wegswipen und dann werden die komplett aus dem RAM gelöscht. Nicht schlecht und das hilft dann auch doch einigermaßen bei diesen Rogue-Apps, sag ich mal. Das Note 5 kann 5 Megapixel Selfies machen, so wie es aussieht. Ja, für einige dürfte es ganz interessant sein, genau. Denn die Front-Facing-Kamera wird wahrscheinlich 5 Megapixel haben, statt wie vorher, oder auf dem, doch auf dem Note 4 waren es noch 2 Megapixel. Deswegen ist es ja auch schon mal eine nennenswerte Sache, auch für Videochats, Videoaufnahmen, dürfte das dann ganz interessant sein, ja. Und ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, Google Nearby, das ist so ja an mir vorbeigegangen, ziemlich nah. Was ist denn das? Ja, also Google hat so still und heimlich dieses Nearby vorgestellt und das ermöglicht Handy-zu-Handy-Kommunikation über kurze Strecken, zum Beispiel über Bluetooth, Wi-Fi und über unhörbare Sounds, ja, also Geräusche, die für den menschlichen Gehör unhörbar sind, aber die von den Geräten genutzt werden können, um sich untereinander zu verständigen. Das ist schon erprobt und zwar mit dem Chromecast. Das Chromecast kann ebenfalls durch diese Töne bereits kommunizieren mit den Geräten. So ist zum Beispiel der Gastzugang möglich über Chrome, ohne dass derjenige sich ins Wi-Fi einwählt. Kann er auf das Chromecast hier zugreifen. Sehr, sehr intelligent, Wahnsinn eigentlich. Typisch Google. Und jetzt haben die hier mit diesem Google Nearby hier eine Möglichkeit zur Verfügung gestellt, dass man eben mit anderen Benutzern, die in der Nähe sind, beispielsweise chatten kann. Ja, also das wird schon, ich kann mir vorstellen, wird ganz lustig in der Straßenbahn oder so. Aber ich finde, das ist wirklich eine interessante Geschichte. Ja. Das kann nicht nur jetzt zur Kommunikation jetzt genutzt werden, sondern zum Beispiel auch dann eben möglicherweise später dann übertragen von Dateien etc. Also das wird einiges noch, da wird noch einiges an Funktionen hinzugekommen und zukommen. Übrigens geht es auch schon mit Pocket Casts, ja, dann mit dieser API, wenn das installiert ist, dann greift Pocket Casts auf diese API zu, Trello übrigens auch, und dann kann eben hier gesehen werden, wenn der Benutzer das erlaubt, wer in der Nähe oder welche Podcasts auf den Geräten in der Nähe zum Beispiel abonniert sind. Ja, somit kann man auch wieder interessante Podcasts finden, ja, ohne dass man jetzt ins Netz geht, sondern einfach nur von einem Bekannten. Ja, ist auch nicht schlecht, finde ich. Ob da wie groß da jetzt der Nutzen ist, kommt natürlich drauf an, aber das wird für die Zukunft bestimmt noch sehr interessant und irgendwie ist auch das Chatten über diese Kurzdistanzen doch interessant. Vielleicht auch im Hinblick auf den Datenschutz, aber da weiß ich natürlich nicht, inwieweit da das dann doch wieder zu Google geschickt wird. Ist ehrlich gesagt, ist natürlich anzunehmen. Da muss man damit rechnen. Ich habe da aber jetzt, wie gesagt, noch nicht die AGB gelesen oder eben hier prinzipiell die Funktionsweise hinterfragt. Das wird sich in der nächsten Zeit noch zeigen. Ist ja eine ganz neue Geschichte, aber sehr, sehr interessant, finde ich. Skype 5.5 kommt jetzt mit neuen Funktionen auch. Das dürfte auch für einige interessant sein. Es ist, man kann sich jetzt leichter einloggen, wenn man ausgeloggt war. Ja, das ist bei Skype ziemlich wichtig, weil wenn man ausgeloggt ist, dann ist die App eigentlich erst offline. Ansonsten läuft die nämlich im Hintergrund. Tja, ne? Haben wir eben gerade gehabt. Und wenn man sich einloggt, ja, dann musste man bisher komplett das Passwort eintippen. Jetzt kann man das so einstellen, dass man eben hier nur noch das bestätigen muss, quasi, ohne dass man ein Passwort neu eingeben muss. So wie man es eigentlich von den Android-Apps gewohnt ist. Ja, da muss man nicht jedes Mal ein Passwort eingeben, zum Beispiel wenn ich Gmail aufrufe. Ja. Auch wenn ich die App vorher beendet habe, dann wählt sich das quasi ein, ohne dass ich das Passwort neu eingeben muss, ja. Und genauso wird es dann eben auch bei Skype sein. Ganz schlecht. Außerdem können jetzt direkt Weblinks bei Mac oder iOS und iOS angezeigt werden. Das wird wohl auch dann, oder kam das schon bei Android, ich weiß ganz genau, kommen. Und ja, also es sind wieder ein paar kleine Verbesserungen. Offenbar auch der Speicherhunger wurde ein bisschen reduziert. Das ist ja schon mal gut. Das ZTE, die Firma ZTE, die bringt das Axon Pro jetzt in diesem Sommer in den USA. Und noch mehr. Das ist ja schon mal das hier. Das ist ein 5,5 Zoll Gerät mit einer riesigen Auflösung von 2560x1440. Ja, ein Snapdragon 810 Prozessor, da geht es also richtig ab. 4 GB RAM, 13 Megapixel Kamera, 2 Megapixel Zusatzkamera. Das ist wohl wieder was so für die Tiefe des Bildes zu bestimmen. Das ist sehr interessant. 5 Megapixel Kamera Frontfacing für die Selfies, 32 GB interner Speicher, 3000 mAh Akku, das ist auch, die ist auch Quick Charge Fähig, wie jeder andere Akku auch mit einem entsprechenden Ladegerät. Ja, ich sag's immer nur dazu. Android 5.1 Lollipop ist ebenfalls drauf. Erwartet wird das dann jetzt Ende Juli in den USA und möglicherweise ist das auch ein Anwärter für Europa. Ob das Boost Max Plus von ZTE in Europa kommt, das ist natürlich die große Frage. Der Preis wäre allerdings für das Gerät natürlich fantastisch. Gleich vorneweg $199. Das wäre bei uns dann wahrscheinlich 199 € oder 249 €, je nachdem, was die meinen. Ein 5,7 Zoll HD-Display, also etwas größer. Android 5.1, ein Snapdragon 410 Quad-Core, 16 GB Speicher mit Micro-SD-Karte, 2 GB RAM, 8 Megapixel Kamera hinten, Front-Facing-Kamera 1 Megapixel, 3400 mAh Akku und ja, ich meine, ihr merkt schon an den Daten, klar, die sind natürlich Low-End. Ja, das ist ein Gerät, das im Low-End-Bereich angesiedelt ist. Dennoch ein paar Highlights eben mit dem großen Display und 16 GB interner Speicher für diese Preisklasse auch nicht ganz so schlecht. Ja. Und der 3400 mAh Akku ist auch ganz gut. Also man kann sicherlich hier als das als Low-Preis-Gerät, da kann man sicherlich nichts dagegen sagen. Auch das kommt in den USA dann demnächst heraus. Und HTC, die trumpfen auch gerade auf. Zunächst mal gibt es eine Bestätigung von Android M für das One M8. Ja, genau. Da ist es jetzt tatsächlich offiziell raus, dass es kommt. Das ist wunderbar. In einem Tweet hat hier die Firma das gesagt und dass das M8 eben dieses Android M OS Update bekommt. Nicht schlecht. Da können sich die freuen richtig. Also da muss ich sagen, das M8 wurde bisher ganz gut behandelt, was das Update betrifft und das lässt hoffen. Ja. In den USA kommt jetzt eine komplette neue Desire-Line raus. Das 626, 626S, 526 und 520. Ja, auch die kann man durchaus dann bei uns erwarten. Ja, vielleicht, weiß gar nicht, ja, müssten also bald kommen. Android 5.1 Lollipop mit natürlich dem Zen 7 drauf, ja klar. 5 Zoll Display haben die Geräte und die sind auch in, so im mittleren Bereich, Low-End und im mittleren Bereich ja, angesiedelt. Ein Qualcomm Snapdragon 210 Quad-Core, 1,5 GB RAM, 16 GB interner Speicher. Das 626S hat 8 GB Micro SD-Card Support, 8-Megapixel-Kamera hinten, 5-Megapixel-Kamera vorne und ein 2000 mAh Akku. Also das ist für das 626, genau. Das 526 kommt dann mit 4,7 Zoll Display, Snapdragon 210, 1,5 GB RAM, 8 GB interner Speicher. Ja, ansonsten sind etwa gleich. Und das 520, das ist das kleinste mit 4,5 Zoll Display. Ja, gibt's denn das noch? Qualcomm 210 Quad-Core, 1 GB RAM, 8 GB interner Speicher. Ihr seht also schon, das ist so die untere Linie bei HTC und ja, also dürft ihr nicht keine Wunder erwarten. Ja. Wunder erwarten dürft ihr allerdings von dem HTC One M9 Plus, das in Europa erhältlich sein wird. Genau dafür gibt es auch eine Bestätigung, ja, und zwar noch in diesem Jahr soll das kommen. Genau, das Teil hat dann wieder eine interessantere Ausstattung. MediaTek Helio X10 CPU, das ist ein Octa-Core-Chip mit 2,2 GHz, 3 GB RAM, 32 GB interner Speicher und Micro-SD-Kartenslot. Und steht da noch was von der Auflösung? Leider nicht. Das kleinere Modell mit dem 5,2 Zoll Display, das hätte eine Auflösung von 2560 mal 1044. Ich denke, man kann das so in dieser Größenordnung auch erwarten, auch wenn das Display hier dann etwas größer ist. Es ist leider noch nicht ganz klar, also welche Display Größe, das hat offenbar. Aber es wird eine 20-Megapixel-Kamera haben. Ein Glück ist die Zeit mit dem Ultrapixel jetzt endlich vorbei. Man hat es eben gesehen, ja, dass es so nicht geht. Und ja, also nicht übel, sag ich mal. Und da darf man durchaus gespannt sein auf das HTC One M9 Plus. Ja, ich habe vor kurzem, oder eigentlich heute, ja, vor kurzem sage ich, heute eine Umfrage gelesen bei androidcentral.com und da wurde in einer Umfrage festgestellt, dass die meisten Leute SMS verschicken. Ja, das ist verrückt, finde ich, ja, das ist mir unbegreiflich, ja, das ist back to the 90s für mich, ja, also unglaublich. Aber gut, ja. Scheint halt wohl doch noch ein Bedarf zu sein und dieser Bedarf kann zum Beispiel mit Pushbullet jetzt ganz gut gedeckt werden, denn Pushbullet hat jetzt nach dem Update die Möglichkeit, dass man SMS direkt vom PC verschickt, ganz komfortabel, also komplette SMS Funktion über den PC, über das Desktop-Gerät. Das wird dann an das Smartphone quasi weitergeleitet und dann hat man hier eine Möglichkeit, noch schneller, noch mehr Geld auszugeben, obwohl es doch kostenlos geht. wie erwartet, und das ist super ärgerlich, und hat gleich wieder ein Phone direkt von meiner Liste geschmissen, obwohl es von technischen Daten her super gut ist. Das OnePlus 2 ist tatsächlich nur per Invite erhältlich. Das darf nicht wahr sein. Ich kann euch von den technischen Daten immer noch nicht hundertprozentig alles sagen, weil erst am 27. wird alles veröffentlicht. Ja, man weiß aber schon, dass es unter $450 kosten wird. 4 GB ganz schnelles LPDDR4 RAM drin hat und 3300 mAh Akku. Fingerprint-Sensor, USB Type-C, super, und ein Snapdragon 810. Also das hört sich alles schon mal super gut an. Ja. Aber es wird wie beim OnePlus One per Invite gehen. Und das ist das Allerletzte, finde ich. Ja. Was soll der Trick? Bestellen, Warteliste, fertig. Hier diese mit dem Invite, das geht mir so auf den Senkel, ja. Und das ist total unfair, weil die Leute, die dann das Glück haben, einen Invite von der Firma zu bekommen, kriegen selbst dann Invites, wo sie andere Leute wieder einladen können, dafür ein Handy zu bekommen. Und das ist sowas von gemein, unfair und das ist einfach Dreck. Ja, das ist ganz üble Public Relation, meiner Meinung nach. Das hat mich auch schon beim OnePlus One aufgeregt und das war der Grund, warum ich mir das nicht gekauft habe. Und es wird auch hier der Grund sein, warum ich das OnePlus 2 kategorisch ausschließe. Sowas unterstütze ich nicht, ganz einfach. Ich lasse mich nicht auf der Nase herumführen. Wenn die ein Produkt anbieten, dann sollen sie es bitte auch verkaufen oder sein lassen. Ganz einfach. So, bevor ich mich dann weiter aufrege, ich gleich zum nächsten Thema. Wobei, ja, gut, da könnte man sich eigentlich genauso drüber aufregen. Die EU macht oder macht zwei Antitrust-Verfahren ja gegen Qualcomm. Setzen also quasi Untersuchungen rechtliche in Gange zur Überprüfung von den Methoden, die in Europa ja, genutzt werden von Qualcomm. Qualcomm ist einer der größten Chip-Produzenten oder ja, schwierig zu sagen. Also sagen wir Chip-Lieferanten, ja, die hier im Mobile-Bereich tätig sind, ja, tätig sind, ja, genau. Und da ist es natürlich schon auf jeden Fall interessant. Ob da wirklich sowas vorliegt, so ein Verstoß gegen die Wettbewerbsregeln, weil das ist schon ein Quasi-Monopol. Ja. Man kann auch als Endkunde hier kaum entscheiden, ja, ich möchte Qualcomm oder nicht. Qualcomm hat auch Lizenzen, die sie vergeben. Also an Qualcomm kommt niemand vorbei. Niemand kommt da vorbei, ja, der ein Smartphone irgendwie produzieren will. Ja. Weil die haben auch Patente, die auch für Smartphones dann lizenziert werden müssen, die kein einziges Teil von Qualcomm drin haben. Aber selbst das ist schon äußerst unwahrscheinlich. Es sind ja selbst die meisten Telefone kommen heutzutage mit einem Snapdragon und der kommt eben zum Beispiel von Qualcomm. Ja. Nur Huawei hat seine eigenen, die nehmen diesen Kirin-Prozessoren, das ist eine eigene Entwicklung von denen. Ja. Aber ich glaube, selbst die müssen für UMTS Chips, glaube ich, noch abführen an Qualcomm Geld, ja, Patentlizenzen. So ist es halt, ja. Und da guckt halt jetzt die EU mal genauer. Aber ja, ob das so arg positiv ist, weiß ich noch nicht genau. Ich hab was gegen große Firmen, gegen die man sich dann nicht mehr wehren kann, klar, aber man muss auch aufpassen, dass wenn jetzt die EU hier einen Alleingang macht, dass dann hier auf einmal, ja, sag ich so, nicht mehr so Top-Geräte, ja, einfach so erscheinen, ohne dass die Firmen eben Angst haben davor, dass sie möglicherweise da Probleme kriegen. Aber jetzt warten wir mal ab, das ist alles noch am Anfang. Das heißt, es wird jetzt erstmal untersucht, es gibt noch keine Anklage im Prinzip im eigentlichen Sinne, sondern es wird erstmal Untersuchungen eingeleitet und dann wird gezeigt, ob das tatsächlich dann angezeigt wird oder nicht. Ja, SwiftKey, den ihr Vorgehen, was Themes anbetrifft, gefällt mir auch ganz und gar nicht. Das war aber schon immer so, seit SwiftKey kostenlos geworden ist. Die haben jetzt neue Themes rausgebracht für diesen Film Pixels, den ich übrigens unbedingt sehen muss. Das ist super genial, was ich da jetzt schon gesehen habe. Ja, alle meine Lieblingscharts von früher, Donkey Kong, Pac-Man, Centipede, Q-Bert und viel mehr kommen da drin vor. Also das heißt natürlich, klar, ne? Pflicht. Aber es gibt jetzt dafür sogar Themes kostenlos für SwiftKey. Ja. Und da bin ich natürlich sofort drauf, ja, und Wahnsinn, genial, super. Ja, und sieh da, das haben die schon vorher gemacht. Man muss sich anmelden in der Cloud. Ja, sobald man das anmeldet, werden die Daten übertragen. Man kann zwar das verhindern, dass ein Backup gemacht wird, das kann man also wieder abschalten, aber dann sind erst schon mal Daten übertragen worden. Finde ich überhaupt keine gute Sache. Warum zwingt man die Leute, für ein Theme zu installieren, den Cloud-Dienst zu aktivieren, das geht gar nicht. Ja, das finde ich nicht ganz korrekt. Und deswegen, ja, kann ich davon erstmal nur abraten, wenn ihr nicht haben wollt, dass euer gesamtes Wörterbuch, und da kann ziemlich viel drin sein an persönlichen Daten, extrem viel. Ja, alles, was ihr nämlich jemals eingegeben habt, kann da drin sein. Und deswegen wäre ich da vorsichtig, dass das dann übertragen wird. Die Firma sitzt auch in England, also in Großbritannien, deren Premierminister gerade alles dafür tut, dass sogar die Verschlüsselung verboten wird und die Sachen quasi im Klartext zur Verfügung stehen müssen der Regierung. Das ist natürlich unfassbar. Und deswegen kann ich dann nur davon abraten, dass man in einer Cloud in England oder von einer Firma in Großbritannien, warum sage ich immer England, da was hochlädt. Nicht cool. Gar nicht cool. So, Sony testet ein neues Xperia Software Konzept und zwar nur in Schweden. Ausgewählte schwedische Beta-Tester. Ja, also kann man sich bewerben und dann wird da, wenn man Glück hat, ein Beta-Zugang freigeschaltet. Die können ein komplett neues System testen. Ich hoffe, dass bald erste Screenshots davon zu sehen sind. Denn Sony will offenbar was an seiner Xperia-Oberfläche tun. Das finde ich auch ganz okay. Die Xperia-Oberfläche ist zwar sehr aufgeräumt und nicht ganz so heftig, sage ich mal, gethemed oder geskinnt, wie jetzt zum Beispiel bei den älteren Geräten von Samsung. Aber dennoch könnte man langsam dieses Konzept ein bisschen verbessern, vielleicht sogar Richtung Original-Lollipop-Design, Material-Design natürlich muss sein. Und hier will offenbar Sony jetzt einige Tests machen, wie das ankommt bei den Leuten. Xperia Z3 Owners, Benutzer, die können in Schweden also hier das testen. Nur beim Z3 geht das momentan, nicht beim Z3 Kompakt oder beim Z3 Tablets. Der Test findet statt zwischen 27. Juli und 13. September. Und was das natürlich von diesem Zeitraum her bedeutet für ein eventuelles Erscheinen von der neuen Oberfläche, da kann nur spekuliert werden. Also wenn der Test bis 13. September geht, das kommt darauf an, wie weit das System natürlich dann schon fortgeschritten ist. Könnte es vielleicht so im November kommen, aber ich denke dann, dass doch erst nächstes Jahr dann wird, so Januar, Februar vielleicht, ja, wo dann ein neues System vorgestellt wird. Ich schätze mal, dass das zusammen mit der Android M Version dann ausgeliefert wird, ja, und das würde ja dann bedeuten, dass es auf jeden Fall erst nächstes Jahr kommt, ja, ist ganz klar, weil da ist die Zeitspanne zu kurz. Und ich danke, dass Sony hier die Oberfläche für Android M hier gerade testet. Dann ich bin sehr, sehr gespannt, wie da die ersten Berichte aus Schweden sind. Ja, ganz aktuell hier noch, das Samsung Galaxy Tab S2 ist jetzt ja offiziell von Samsung angekündigt worden und auch dicke technische Daten. Es gibt zwei Geräte, einmal 9,7 Zoll und einmal das 8 Zoll. Beide sind mit LTE ausgestattet. Es gibt sicherlich auch Wi-Fi-Only-Versionen. Beide kommen auch mit einem Quad-Core 1,8 und Quad-Core 1,3, also sprich ein Octa-Core-Prozessor. Ja, hier die genaue Bezeichnung steht leider nicht dabei. Ein 9,7 Zoll mit 2048 mal 1536 bei dem 9,7 Zoll Display und ebenso bei dem 8 Zoll Display, beides Super AMOLED. Natürlich könnt ihr euch vorstellen, 8 Zoll ist natürlich die Auflösung noch wesentlich knackiger. Android 5.0 Lollipop, das ist verwunderlich, aber okay. 8-Megapixel-Kamera hinten, für ein Tablet ja super. 2-Megapixel-Kamera vorne ist ja auch okay. Dann, Moment, was ist hier wieder relevant? Bluetooth 4.1, genau, das ist vielleicht interessant. 3 GB Arbeitsspeicher, 32 bzw. 64 GB, je nach Version, interner Speicher. Micro-SD-Karte ist dort einsteckbar bis 128 GB groß. Bei den Akkus sieht es so aus, dass das 9,7 Zoll Display 5870 mAh hat, das 8 Zoll Display 4000 mAh. Beim 8 Zoll ist es doch ein bisschen knapp bemessen, meiner Meinung nach. Das Gewicht ist recht gut beim 8 Zoll, 265 Gramm. Das haben sie fast die Marke von Sony geknackt. Also feststellen wird man das nicht mehr können. Aber Sony hat ja momentan ein extrem leichtes Tablet. Ja, da kann ich euch vielleicht nächste Woche, um euch mal ein bisschen was schmackhaft zu sagen, noch was ausführlich darüber erzählen, über das Xperia Z3 Tablet Kompakt. Ja, das könnte nächste Woche vielleicht noch eine Überraschung geben. Ja, auf jeden Fall da, das war bisher das Telefon oder das übrigens tatsächlich auch mit Telefonfunktion, ja, das am leichtesten war, ich glaube 264 Gramm, wenn ich es richtig weiß. Also 1 Gramm leichter. Beziehungsweise, halt, stopp, stimmt so nicht ganz. Die LTE-Version ist beim Sony 264 Gramm und die LTE-Version bei dem Tablet S2 8 Zoll ist 272 Gramm, also doch schon ein bisschen mehr. Ja. Aus sowas, ey, da kriegt man ja, kriegt man steife Ärmel. Ja, 389 Gramm beim 9 7 Zoll Display. Klar, dass das schwerer ist, aber das ist natürlich dann schon wieder, was die LTE-Version schlägt, sogar mit 392 Gramm zu Buche, aber ist immer noch sehr, sehr gut. Nur Weltrekord wird da nicht geknackt. Ja. Gut, also die neuen Galaxy Tabs. Preislich weiß man da noch nichts, aber das ist ja ein Premium-Produkt, das heißt, da kann man durchaus 500, 600 € durchaus erwarten. 400 € denke ich für die Wi-Fi-Version, also zwischen 400, 499 und die LTE-Version sicherlich zwischen 599 und 699. Gut, ich komme jetzt nochmal zu den Community-Geschichten. Ja, kurze Anmerkung: Der Alexander hat geschrieben, Photospheres können im neuen Google Fotos nicht richtig dargestellt werden. Erst wenn ich das Bild über mein Google Plus-Profil teile, kann ich die 360-Grad-Ansicht sehen. Ich hoffe, das kommt noch, genauso wie die anderen fehlenden Features wie Auto-Enhance. Ja, das ist wirklich ein Problem. Und in der Tat ist es so, dass da Google Fotos noch nicht ganz ausgereift erscheint. Da muss auf jeden Fall noch was gemacht werden. Ich kann es gar nicht verstehen, dass diese Funktionen nicht schon implementiert sind, dass man das schon vorgestellt hat vorher. Ich meine, gut, mit dem Auto Enhance bin ich mir nicht sicher, ob vielleicht Google ein neuer Weg gehen will. Ja? Oder ob das jetzt einfach nur noch nicht implementiert ist, aber ich fände, es wäre doch schön, wenn man dem Benutzer diese Möglichkeit bietet. Weil momentan verwende ich zum Beispiel sehr, sehr, sehr viel Zeit dafür, alle meine Bilder hier anklicken, dann Auto-Enhance, dann wieder, oder eben nicht Auto-Enhance, dann also quasi verbessern lassen, dann abzuspeichern, dann wieder rauszugehen, das nächste Bild aufzurufen. Also das war vorher so einfach. Hochgeladen, verbessert, ich konnte es sofort teilen, wunderbar. Jetzt muss ich erstmal noch eine Dreiviertelstunde, Stunde rummachen, je nach Zahl der Bilder, bis ich die Bilder teilen kann, weil ich vorher eben eben dieses Enhance da einschalten muss. Unglaublich ist das, schade. Aber ich hoffe, dass Google da noch das zeitnah bringt. Wobei, es dauert schon ziemlich lange. Ja, wenn der Account übrig bleibt, der Matt Spike schreibt gerade mein Testament gemacht, Erben wird es nicht geben. Ja, der Konto-Inaktivitätsmanager, das ist eine interessante Sache, ich glaube, ich hatte schon mal Berichte drüber im Uncast. Da kann man nämlich einstellen, was passiert, wenn man sich eine längere Zeit nicht meldet, also nicht anmeldet bei Google. Keine von den Geräten und auch nicht über die Website sich anmeldet. Das heißt, vollkommen inaktiv ist. Und dann kann man das nämlich so einstellen, dass zum Beispiel nach einem gewissen Zeitraum ein anderer Benutzer Zugang kriegt. Also Zugang bekommt, das bedeutet zum Beispiel Angehörige, ja, so dass die Daten nicht komplett verloren sind, beispielsweise die Fotos. Ja. Also ist doch was. Und das kann man also einstellen, dass es dann eben so geregelt wird. Ja. Gar nicht schlecht, digitale Vermächtnis. Da sollten viele andere Firmen auch sich mal darüber Gedanken machen, weil was passiert denn mit den Daten? Ja. Und wer hat dann Zugriff? Wer kann die noch weiter retten, ja, aufheben? Wer jetzt in der digitalen Zeit sein Fotoalbum eben digital hat, tja, dessen Angehörigen, die müssen Zugang haben, sonst wird es nichts mit den alten Erinnerungsfotos angucken. Ja. Es kommt ein Commodore Smartphone mit dem treffenden Namen Commodore PET. Ja, und tja, da werden gleich Nostalgiegefühle wach. Aber was ist das denn überhaupt? Tja, leider, leider, leider. Ist das nichts anderes als ein Name. Commodore PET. Der Name wurde natürlich gekauft von einer, von verschiedenen Leuten. Die Marke wanderte herum und zuletzt war es war's in Italien, ja, bei einer Firma. Und offenbar haben die jetzt die Markenrechte genommen, um eben das Commodore PET-Telefon zu bringen. Und gut, es hat mit Commodore natürlich nichts zu tun. Das dürfte ja klar sein. Ja, also da gibt's niemand mehr von Commodore von früher. Das ist einfach nur noch der Name. Und er ist auch durch zig Firmen gewandert. Und alles sind übrigens pleite gegangen. aber dennoch hört sich das sehr interessant an. Ja, wenn man das einfach mal außen vor lässt. Denn es kommt schon voreingestellt verschiedene Emulatoren, beispielsweise ein C64-Emulator, ja, ist alles schon mit drauf. Zugrunde liegt da ein Gerät, das offenbar, also ich weiß nicht, irgendwer hat es gesagt, also das ist ein Gerät, das gibt's schon. Und das basiert eben darauf, Gorilla Glass 3 ist verbaut, ein 5,5 Zoll Display, 3 GB RAM, 16 bzw. 32 GB Speicher, 13 Megapixel Kamera hinten, 8 Megapixel Kamera vorne, 8 Megapixel, das ist wirklich sehr, sehr interessant für Selfies und so, 3000 mAh Akku, ein Octa-Core-Prozessor kommt da zum Einsatz, MediaTek MT6752, also schnell genug dürfte der sein. Und wie gesagt, voreingestellt sind eben schon die vorinstalliert sind eben schon diese Emulatoren und so. Gar nicht schlecht. Aber wie gesagt, das ist natürlich schon der Markenname, der da jetzt zieht, damit überhaupt in die Presse schafft da, ne? Aber ich denke, es ist schon eine interessante Geschichte und warum nicht? Auch wenn es eben ein normales Phone ist, so ist es heutzutage eben eh. Ja. Da steht meistens nur ein anderer Name drauf. Die grundlegenden Sachen sind da identisch. Vielleicht noch eine Skin über die Oberfläche und das war's dann. Aber das andere kommt eigentlich immer von der gleichen Firma fast. Ja, also ich habe noch einen Beitrag hier von Sascha Pallenberg auf mobilegeeks.de gefunden und der ist so ein bisschen polarisierend von der Überschrift her, ja, aber wenn man da mal genauer nachliest, ist es jetzt gar nicht so, wie man es am Anfang vielleicht denkt. Warum Android ganz gewaltig sackt? In 300 Worten. Ja, und jetzt bevor ihr hier sagt, oh ja, jetzt geht auf die Seite, den machen wir down, DOS, ja, DDoS, yeah! Nein, um Himmels Willen. Das ist leicht falsch zu verstehen, ja. Ich hätte man vielleicht eine andere Überschrift wählen, ja, aber trotzdem. Und zwar geht es eben um die Update-Politik und ich finde, da hat er durchaus ein paar Argumente, die ziehen. Ja, denn es ist ganz, ganz einfach so, dass es nicht akzeptabel ist, dass es so bei so vielen Android-Firmen so große Probleme gibt, um überhaupt an Updates heranzukommen. Es wird zwar immer ein bisschen relativiert, weil oftmals eben die normalen Benutzer da das überhaupt gar nicht würdigen oder wollen, ja, aber dennoch finde ich es nicht korrekt soweit und da gibt es schon ein paar Argumente davon, wenn man jede Menge Geld ausgibt und auf einmal stellt man dann fest, tja, nichts mehr mit Updates. Und dann hat man ruckzuck ein Gerät, bei dem auch neuere Apps dann nicht mehr laufen oder nicht mehr zufriedenstellend laufen. Ja. Google hat zwar schon viel getan, dass es nicht mehr ganz so schlimm ist wie am Anfang. Zum Beispiel viele Apps ausgelagert in den App Store, was leider wieder auch viel mehr RAM braucht dann. Aber immerhin ist das eine kleine Erleichterung. Ja, auch designmäßig hat sich ja was getan. Also wer KitKat hat, der kann auch schon Material Design Apps nutzen in diesem Outfit. Nur ist es dann eben nicht ganz so konsistent von der Benutzung her. Also Updates müssen eigentlich sein. Auch Sicherheitsaspekte natürlich müssen da berücksichtigt werden. Es kann nicht sein, dass Sicherheitsupdates einfach nicht kommen. Ja, weil die Hersteller da sagen, ja, das Gerät ist zu alt und egal, da machen wir nichts mehr dafür. Also das geht gar nicht. Ja. Sicherheitsupdates müssten eigentlich garantiert werden für viel länger als nur 18 Monate. Ich weiß, das wäre wieder eine ziemliche Belastung für die Firmen, aber dennoch, ich denke, so eine normale Lebensdauer von einem Gerät, 3 bis 4 Jahre, sollte man vielleicht Sicherheitsupdates noch machen können. Ja. Das fände ich eigentlich schon ganz, ganz wichtig. Gut, also ihr könnt mal den Artikel durchlesen. Wie gesagt, ganz so schlimm, wie die Überschrift vermuten lässt, ist er nicht. Es ist kein wildes Android-Gebäsche, sondern hat durchaus mal so das Potenzial zum Nachdenken anzuregen. Und vielleicht auch mal so einer Firma zu schreiben, ja. Schaden kann es nicht. Gut, dann komme ich jetzt zur App der Woche. Und zwar ist das der Lollipop Launcher. Genau, ich habe schon mal von dieser Firma, nämlich Mobin Software, den Holo-Launcher war das, glaube ich, als App der Woche gab. Das war einer der Jellybean ursprünglich emuliert hat sozusagen, dann auch auf KitKat ja, gemacht hat und jetzt eben Lollipop bringt. Was ist das? Also wer zum Beispiel jetzt eben ein Gerät hat wie ein Samsung oder wie ein Sony oder ähnliches, ja, der hat ja nicht die Standardoberfläche. Und wer eben jetzt sagt, ja, ich möchte aber gern hier, dass mein Gerät aussieht wie Android und nicht wie irgendwas anderes, ja, der kann hier diesen Lollipop Launcher installieren. Es gibt natürlich auch noch Verbesserungen sogar, ja. So ist man ziemlich frei, wie man die Ränder am Rand einstellt, ja, man kann umfangreich den Desktop noch verändern oder zum Beispiel, ob ein Dock überhaupt vorhanden ist oder wie das vorhanden ist, ja, die Größe der Icons oder beziehungsweise die Schrift etc. Alles kann man einstellen und somit kann man sich nicht nur einfach den Original Flair holen von Lollipops, sondern eben auch das Ganze noch anpassen an die eigenen Bedürfnisse. Also sehr, sehr gut eigentlich, sehr, sehr positiv. Besonders erfreulich ist, erstmal hat dieser Launcher auch natürlich jetzt, so wie es auch gehört, die Transparenz oben und unten, also oben in der Statuszeile und unten, wo die Soft-Buttons sind. Ja, das ist ganz wichtig. Das war früher immer ein Problem. Und hat auch eine unglaublich kleine Datei. 1 Megabyte groß ist das Ganze im Download und auch wenn man es installiert hat, ist es sehr, sehr freundlich, nicht zur Speicherung. Und da kann man wirklich einiges an Hauptspeicher auch noch sparen, sofern das Phone nicht zwangsmäßig die den Original-Launcher im Vordergrund lädt und ihn dort behält. Die meistens glücklicherweise laden den dann so einfach nicht nach, beziehungsweise wird nur gestartet und dann in den inaktiven Speicher gelegt. Da stört's nicht weiter. Und dann hat man hier also ein ganz interessantes System, wie gesagt, schnell, platzsparend. Mit dem Schnell ist es allerdings noch so ein paar Sachen. Also ich merke da schon ein paar Lags manchmal. Ja, also manchmal gibt es da wirklich Lags. Ich weiß nicht genau, woran das zusammenhängt bei mir. Möglicherweise, weil ich hier so ein Rotation-Programm drin habe. Wie nennt sich denn das nochmal? Set Orientation, genau. Und da merke ich nämlich, dass wenn ich zum Beispiel das Tablet umdrehe, dass das Ewigkeiten dauert, bis die Ansicht geändert wurde. Das beißt sich offenbar da ein bisschen damit. Oder es ist einfach die Hardware von dem Gerät an sich, ja, was da ein bisschen stört. Allerdings, normalerweise ist das Ganze ziemlich performant. Das kann man auch hier in den Kommentaren, Reviews lesen. Ja. Bis auf ein paar Ausnahmen, dann scheint es eben wirklich so zu sein, dass offenbar nur ein paar Geräte davon betroffen sind mit diesen Lags, die es da manchmal gibt. Das müsst ihr einfach mal ausprobieren. Der ist nämlich kostenlos erstmal. Ihr könnt es also fast vollständig nutzen. Es gibt nur ein paar Pro-Funktionen, die ihr quasi kaufen könnt, also Plus-Features. Aber grundlegend kann man alles mal super gut ausprobieren schon. Und mir gefällt der Launcher eigentlich ziemlich gut. Ich habe ja letztens mit dem Google Now Launcher ein bisschen rumgetüftelt, ja, aber das ist mir nicht ganz so wohl dabei und bin jetzt eben wieder auf den Lollipop Launcher gekommen, genau wie ich eben früher den Holo Launcher genutzt habe. Also Mobint macht da ganz gute Sachen, weil die offenbar hier Programmierer haben, die auch nicht nur programmieren, sondern optimieren. Ja, also sowas ist wirklich sehr, sehr gut. Launcher gibt es wie Sand am Meer, die oftmals nicht mehr können als der Lollipop Launcher, aber dann mit 10, 12 oder noch mehr Megabyte hier auftrumpfen und das dann im Speicher natürlich noch viel mehr Platz verbraucht, das ist ja klar. Übrigens nicht erschrecken, nach der Installation hat bei mir der Lollipop Launcher auf einmal 109 Megabyte Speicher gebraucht. Das wäre natürlich verrückt. Aber nach einem Neustart, ja, waren es dann angenehme 20, 21 Megabyte komplett mit Widgets und allem Möglichen aktiviert. Was dann super gut ist, ja. Ich kann jetzt gerade mal gucken. Es ist einfach so, ich denke, dass es bei der Installationsroutine vielleicht irgendwo ein Memory Leak gab oder gibt und deswegen vielleicht hier dann das Problem aufgetreten ist. Wie gesagt, nach einem Neustart war dann alles super gut und da kann man nichts sagen. Ich habe jetzt hier das Tablet seit heute Morgen 7 Uhr in Betrieb. Und jetzt ist 19:18, habe schon etliche Programme gestartet. Wie gesagt, ein paar Widgets habe ich auf dem Bildschirm und so weiter. Und jetzt läuft der Lollipop Launcher mit sage und schreibe nur 27 Megabyte Speicherverbrauch. Wahnsinn. Also da kann man auch nochmal was rausholen. Gut, das war's dann für diese Woche vom Antcast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Ja. Google Plus oben Antcast eingeben, ja, und ihr findet die Antcast Community. Dort könnt ihr alles loswerden. Oder ihr schreibt, nein, oder ihr geht auf die Seite direkt auch. Da könnt ihr auch dann Kommentare dazu abgeben. Und da findet ihr auch alle Links und Informationen zu der heutigen Sendung. Ja. Uncast.thenetcast.com. Uncast.thenetcast.com. Ja, bitte immer an die Mehrzahl denken, thenetcasts.com, sonst landet ihr woanders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und mich bis nächste Woche. Tschüss. That world.